Gerade in diesem Augenblick flog sausend eine Vollkugel hoch über das Dach des Blockhauses hinweg und schlug weit hinter uns in den Wald ein. »Oho«, rief der Kapitän, »pulvert nur los! Ihr habt schon jetzt wenig genug Pulver, meine Jungens!« Der zweite Schuss war besser gezielt, die Kugel schlug innerhalb der Palisade ein und warf eine Sandwolke auf, richtete aber sonst keinen Schaden an. »Kapitän«, sagte der Squire, »das Haus ist vom Schiff aus vollständig unsichtbar. Es muss die Flagge sein, wonach Sie zielen. Wär's nicht besser, Sie einzuziehen?« »Meine Flagge streichen?« rief der Kapitän. »Nein, Herr, das tue ich nicht.« Und ich glaube, wir waren alle seiner Meinung, sobald er diese Worte gesprochen hatte. Denn es war nicht nur eine Äußerung kräftigen Seemannsmutes, sondern es war auch politisch klug. Denn die Flagge zeigte unseren Feinden, dass wir ihre Kanonade verachteten. Den ganzen Abend donnerten sie mit ihrer Kanone. Eine Vollkugel nach der anderen flog über uns hinweg oder war zu kurz gezielt oder wirbelte in der Umzäunung den Sand auf. Sie mussten aber so hoch im Bogen schießen, dass die Kugel sich unschädlich in den weichen Sand einbohrte. Wir brauchten kein Abprallen der Kugel zu fürchten. Eine schlug allerdings durch das Dach des Blockhauses und fuhr durch den Fußboden wieder heraus. Aber wir gewöhnten uns bald an den Spaß und kümmerten uns so wenig darum, wie wenn Cricket gespielt würde. »Ein Gutes hat das alles«, bemerkte der Kapitän. »Der Wald zwischen uns und dem Strande ist wahrscheinlich vom Feinde nicht besetzt. Die Ebbe ist mittlerweile ein gutes Stück zurückgegangen. Wahrscheinlich liegen unsere Vorräte jetzt nicht mehr im Wasser. Freiwillige vor, um das Pökelfleisch zu holen.« Gray und Hunter waren die Ersten, die vortraten. Gut bewaffnet schlichen sie sich aus dem Pfahlwerk heraus, aber ihr Unternehmen erwies sich als unausführbar. Die Meuterer waren kühner, als wir geglaubt hatten, oder sie hatten mehr Vertrauen zu Israels Schießkunst. Denn 4 oder 5 von ihnen waren emsig beschäftigt, unsere Vorräte wegzuschleppen und warteten mit ihnen bis zu einer der Gigs, die ganz in der Nähe lag und ab und zu mit einem Ruderschlag sich gegen die Strömung hielt. Silver saß hinten und führte das Kommando, und jeder einzelne von ihnen war jetzt mit einer Muskete versehen, die sie aus irgendeinem geheimen Magazin genommen haben mussten. Der Kapitän setzte sich an sein Logbuch und begann seine Eintragungen folgendermaßen: Alexander Smollett, Schiffer. David Livesey, Schiffsarzt. Abraham Gray, Zimmermannsmaat. John Trelawney, Eigentümer. John Hunter und Richard Joyce, Diener des Eigentümers. Keine Seeleute. Dies sind alle, die von der Schiffsgesellschaft treu geblieben sind. Sie kamen mit Vorräten für 10 Tage bei knappen Rationen heute an Land und zogen auf dem Blockhaus der Schatzinsel die englische Flagge auf. Thomas Redruth, Diener des Eigentümers, Förster, von den Meuterern erschossen. James Hawkins, Kajütsjunge. In demselben Augenblick dachte ich bei mir selber, wie es wohl dem armen Jim Hawkins ergangen sein mochte. Da wurde auf der Landseite des Blockhauses gerufen. »Einer ruft uns an«, sagte Hunter, der die Wache hatte. »Doktor, Squire, Kapitän! Hallo, Hunter, seid ihr das?« rief es draußen. Und ich lief an die Tür und kam gerade noch zur rechten Zeit, um Jim Hawkins heil und gesund über die Palisaden klettern zu sehen.